Gardenhemd fasst, Beseligte warten mit Stormen und Drohmen. Het Anker gelegt, en erreicht mit de Kast. Weis wir emmen zwerben all over de Seen. Weis wir emmen zwerben all over de Ocean. Halt wind auf de Liebde ans mit tausenden Banden. Dar luid de Sirene, jou Seemann mut kann. Jo, jo, jo, die Go, jo, die Go. Fahren kann wir so, Mann und Tat mehr an, Leben bleibt nicht stand. Te frei, oh, und te frei, und ruft allweil.